WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Dienstag, freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin gespannt auf die erste Anruferin. Das ist Silke und Silke ist 44. Guten Morgen, Silke. Hallo, Domian. Hallo, Silke. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Sehr nett, vielen Dank. Ja, Silke. Also, ich habe heute mal zum einen Stand noch ein paar Tage und dann ist es vorbei. Ganz schrecklich. Ja. Habe ich ein schönes Thema. Und ein nicht zwar, schönes. Ich war heute ein sehr schönes ein sehr Thema schönes. Eigentlich. Ja, ein sehr schönes. Mhm. Und zwar, ich war heute bei meiner Kosmetikerin mal wieder. Und jemand, der schon mal da war, weiß so ungefähr, wie die Prozedur geht. Du gehst dahin, machst erstmal so eine Reinigung und dann kommt so eine Bedampfung und dann kriegst du so ganz böse die Pickel ausgedrückt und dann tut's richtig schön weh und so. Und danach kommt so eine wunderschöne Gesichtsmassage. Mhm. Und wenn man so gewisse Regionen, also das dauert auch so einen Moment, bis das alles irgendwie so, ja, da so durchs Gesicht geht, habe ich einen Orgasmus gehabt. Och, nein. Doch, und das war ich nicht das erste Mal. Und ich dachte, ich muss es jetzt einfach mal erzählen. Ich hoffe, ehrlich? Es gibt noch andere Menschen auf dieser Welt. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Echt nicht? Nee. Ja, ich habe ja schon mit deinen zwei Mitarbeitern gesprochen, ja, die auch alle so völlig entsetzt waren. Oh Gott. Aber was ist denn da in deinem Kopf vorgegangen? Das kann doch nicht allein das gewesen sein, was da in dem Kosmetikstudio... Doch, also ich glaube ja daran, also du weißt ja, es gibt ja diese irgendwie Meridiane im Körper und so. Wenn man da so gewisse Punkte berührt, das geht dann so, ja, durch. Wenn man sich im Rücken kratzt, dann juckt es auf einmal am Bein oder so. Und ich glaube, so dass es gibt so ein bisschen es. Diese Richtung ist, ja. Genau, dann haben die genau irgendwelche Punkte getroffen in deinem... Ja. Die dann nach und unten ich glaub, gesendet. Auch, die wissen das irgendwie so ein bisschen. So, jetzt, da ich noch nie in meinem Kosmetikstudio war, muss ich das fragen, liegt man da oder sitzt man? Ja, man liegt auf einer Liege, ganz entspannte Musik. Also man kann dann auch, okay, also je nachdem, wo man da so ist, kann man auch aussuchen, willst du lieber Radio hören oder mach mal ein bisschen Entspannungsmusik und alles so tiefenentspannt. Also du bist jetzt schon so in einem Wellnessbereich, ne? Also das ist alles, okay, du bist angekommen. Kann ich es mir grob vorstellen. Komplett, ja. Und dann passierte es allmählich. Genau, und dann, dann halt, wie das so aufsteigt halt in dir, ne? Ja. Ja, und dann, wie hast du dich da verhalten? Du liegst da auf deiner Liege? Ja, das ist ja genau das Problem. Also du kannst ja jetzt dieser Dame, die dich da jetzt massiert, die dir ja eigentlich dein Gesicht wieder irgendwie in Form bringt, kannst du jetzt nicht sagen, wow, wow, ne? Also kannst ja, also das kannst du ja jetzt Menschen gar nicht zumuten, dass du da jetzt irgendwie in, sag ich mal, orgasmische Stimmung irgendwie versinkst, sondern denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machst du denn jetzt? Mhm. Das war beim ersten Mal so wirklich so ein bisschen Panik, ja. Und dann dachte ich, naja gut, es ist bestimmt bald vorbei. Also du hast dir nichts anmerken lassen. Ey, das weiß ich nicht. Ja, ich habe versucht, es mir nicht anmerken zu lassen. Stell dir mal vor, du hättest wirklich ganz, ganz entspannt gestöhnt. Nee, ich glaube, ich habe nicht gestöhnt. Sehr lustig, sowas habe ich noch nie gehört. Sehr ehrlich? Lustig. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du jetzt sehr, sehr oft ins Kosmetikstudio... Nee, das habe ich schon öfter gehabt. Das ist aber jedes Mal so, weil es liegt ja auch an so einem Punkt, wo du dich so fallen lassen kannst. Also, ach, du hast das schon öfter im Kosmetikstudio gehabt? Ja, das ach ist so. Auch gar nicht personenabhängig. Also ach das so. Ist. Ich dachte, das wäre heute. Ich hatte das schon mehrfach. Nee, das ist nicht personenabhängig. Das hat gar nichts mit dieser Person zu tun, die das tut. Und hat oder auch gar nichts mit Sexualität in dem Sinne zu tun, sondern eigentlich überhaupt, nein, überhaupt nicht. Man muss bei dir nur die richtigen Pünktchen treffen. Scheinbar, ne? Ja. Wo immer die Pünktchen auch sind und schon gehst du ab. Ja. Naja, gut, das hört sich jetzt so ein bisschen billig an. Nein, ich meine es überhaupt nicht billig. Nein. Aber vielleicht solltest du mal deinen Männern, deinen Freunden, ich weiß nicht, bist du denn? Also zu dem Thema kann ich dir nur sagen, ich habe da mit Freunden schon drüber gesprochen. Ja. Und ich habe einen Freund, der hat das auch. Also der ist auch im Gesicht so sensitiv, dass... Moment, ich kriege gerade Besuch hier von meinem Redakteur, der mir was bringt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Christoph. Ja, vielen Dank. Wie, die Männer haben das auch? Ja, also ich habe einen Freund, der hat es auch. Ach, also das glaube ich nicht. Bei den Jungs, also das ist ja dann noch ein bisschen, da musst du ja doch erstmal eine Erektion haben. Naja, es ist ja nicht so, dass du jetzt an den Punkt stellen musst, wo du jetzt normalerweise stimuliert wirst, sondern das ist ja gerade dieses crazy Ding, du eigentlich komplett losgelöst bist ja von diesem Körperteil und trotzdem dieses Gefühl dort hast. Also das geht ja wirklich dorthin, wo du das eigentlich normalerweise hast. Aber dann ist das doch nicht so ein Orgasmus wie der, den man beim Sex hat. Doch. Ja, vielleicht bei euch Frauen. Ich kann das ja nur aus meiner Ihr seid ja auch undurchschaubar diesbezüglich. Aber ich kann würde ich so nicht sagen. Nee. Ich kann ja im Sinne der Jungs reden. Also da muss ja schon ein bisschen mehr kommen. Also ich sag mal jetzt, wenn du mal Frau werden würdest, vielleicht im späteren Leben oder so. Also Silke, ich wäre so gerne mal einen Tag eine Frau. Oder eine Woche. Ich wäre so gern einen Tag mal Mann. Ach. Und da würde ich mit so vielen Kerlen rumvögeln, um mal zu testen, was das für ein Gefühl ist. Ja, aber das glaube ich am zweiten Kerl. Sorry, Leute. Okay, ich werde wieder Mann, es langt mir. Ja, nee, alles gut. Aber nee, was ich damit sagen will, ist, das ist ja nicht die Penetration, die man braucht. Klar. Ja. Also, das ist ja... Also ich sag mal, Frauen haben ja schon mehrere Fähigkeiten, zum Orgasmus zu kommen. Also einmal dieses Klitorale, und das ist dieses Thema, was ich jetzt anspreche. Und einmal halt auch dieses wesentlich innere, sag ich mal, dieses G-Punkt-Thema. Und das hast du natürlich jetzt bei der Kosmetik, hatte ich das zumindest noch nicht. Aber vielleicht ruft noch jemand an. Liebe Silke, sehr, sehr interessant, sehr schöne Geschichte. Jetzt werden viele Kosmetikerinnen aufgehorcht haben und denken sich, mein Gott, wie oft werde ich schon Frauen zum Orgasmus gebracht haben, ohne dass sie es gemerkt haben? Ja, also ich weiß auch ehrlich gesagt, also würde es mich mal interessieren, viele Kosmetikerinnen das wissen, weil sie ja selbst auch ja sich untereinander und weiter in der, also wenn sie die Ausbildung machen, untereinander sich ja massieren und so weiter, muss ja auch eine Technik erlernen. Würde mich auch mal interessieren, falls ihr da noch Infos zu habt. Könnte ja beim Hautarzt auch passieren, bei irgendeiner genauen Untersuchung. Nee, das ist ja schon so, du warst ja schon mal bei einer Massage. Da hast du dieses Ding, dass du dann diese Reizüberflutung so ein bisschen, in Bereiche, die man eigentlich gar nicht berührt. Ja, vielleicht. Das ist, finde ich, eigentlich das crazy Thema. Ja. Weißt du, wir Männer können uns ja nicht so fallen lassen. Deswegen merken wir das auch nicht so. Liebe Silke, danke für den Anruf. Da hast du dich jetzt gut rausgekriegt. alles Gute und viel Spaß mit der Kosmetikerin. Weiterhin, dir auch mal. Geh da mal hin, vielleicht geht's dir genauso. Mache ich, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich das. Natürlich, ansonsten alles Gute für die letzten Tage deiner Sendung und für dein weiteres Leben. Und ich kann leider nicht bei den 33.300 Euro mitbieten, aber... ein bisschen Spende fürs Metro-Chain-Haus ist auf jeden Fall drin. Ja, das kann man natürlich übers Internet auch anklicken und da stehen auch die Kontonummern fürs Metro-Chain-Haus, wie man das machen kann. Vielen Dank, Silke. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, und da sind wir schon beim Thema. Wir versteigern ja den weißen Hirsch. Und heute hatten wir ein bisschen Hektik hier und unser kleiner Schneemann ist vergessen worden aufzustellen, das wird morgen aber auf jeden Fall nachgeholt. Also wir versteigern diesen weißen Hirsch, der tausende von Stunden hier im Fernsehen und im Radio gestanden hat, vor der Fernsehkamera gestanden hat, zugunsten des Mildred Scheel-Hauses. Das ist die Palliativstation der Universitätsklinik Köln. Und wir sind mittlerweile bei einem unfassbaren Summe, nämlich von 31.550 Euro. Ich will ihn nochmal hier runternehmen. Dieser Hirsch hat jetzt schon einen Wert von 31.550 Euro. Das finde ich fantastisch, ganz großartig. Die Versteigerung bei eBay unter dem Stichwort Domian Hirsch läuft noch bis morgen, während unsere Sendung läuft. Jetzt kommt mein Redakteur Christoph Kotschat herein und bringt uns den kleinen weißen Schneemann. Vielen Dank. Und er hat sogar den kleinen... Ja, jetzt haben wir alles. Und hat sogar den kleinen Hirsch mitgebracht. Jetzt ist alles gut und jetzt sind wir hier alle zusammen. Der Schneemann ist da, der kleine Hirsch ist auch da. So, die Versteigerung läuft noch bis morgen Nacht, während diese Sendung läuft, nämlich bis morgen Nacht 1.30 Uhr. Natürlich freuen wir uns, wenn es noch mehr gibt, weil das Geld sehr, sehr, sehr gut angelegt ist und ich mich persönlich dafür verbürge, dass jeder Cent ordentlich verwendet wird. Das ist die Sterbestation, die Palliativstation der Universitätsklinik in Köln, der ich sehr, sehr lange schon verbunden bin und weiß, welch wichtige Arbeit dort geleistet wird und welch großartige Arbeit die Krankenschwestern, die Pfleger und die Ärzte dort wirklich jeden Tag hinlegen. Ihr findet die Versteigerungsaktion bei eBay unter dem Stichwort Domian Hirsch. Da gibt es schon ein paar andere, die sich ranhängen, aber ihr werdet sehen, diese 31.550 Nummer, das sind wir, das sind die echten. Da ist auch ein Bild von mir, wo ich den Hirsch halte. So, Isabel. Isabel ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Isabel, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich fühle mich natürlich auch sehr geehrt, jetzt eine der letzten Anruferinnen zu sein, die mit dir sprechen dürfen, bevor du aufhörst. Ja, es rückt immer näher. Ja, genau. Es rückt immer näher. Freut mich auf der einen Seite für dich natürlich, auf der anderen Seite finde ich natürlich auch sehr schade. Aber wie gesagt, toll, dass du da bist und über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, also wir können eigentlich schon gut an die Versteigerung anknüpfen. Mhm. Ich arbeite auf einer Palliativstation. Ah, wo? In Marburg. In Marburg, ja. Genau. Jetzt schon seit 7 Jahren und über die letzten Jahre hat sich, ich denke mal, ich weiß nicht genau, ob das der Grund ist, aber der klingt für mich als Erklärung sehr plausibel, eine unglaubliche Verlustsangst gebildet in Bezug auf meine Eltern. Mhm. Darf ich kurz fragen, arbeitest du als Krankenschwester dort? Richtig, genau. Ja. Und du hast Verlustangst aufgrund dessen, was du dort siehst, an Leid und Sterben, dass deine Eltern auch irgendwann sterben müssen und vielleicht... Richtig. Ah ja, erzähl mal ein bisschen weiter. Genau. Also wie gesagt, ich denke mal, das hat sich über die Jahre so entwickelt. Also es war noch nicht immer so. Beziehungsweise ich habe zu meinen Eltern schon ein sehr enges Verhältnis. Mhm. Ich bin Einzelkind. Mhm. Es war nicht so ein typisches Einzelkind, was alles... in Anführungsstrichen in den Arsch geblasen bekommen hat. Mhm. Aber ich hatte eine sehr, sehr schöne und auch wohlbehütete Kindheit. Mhm. Diesbezüglich habe ich natürlich schon ein sehr, sehr, sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Ich wohne auch nicht weit weg. Mhm. Würde mir auch nie einfallen, weit weg zu wohnen. Wie alt sind deine Eltern? Meine Mutter geht, also die gehen beide auf die 60, mhm. sagen wir es mal so. Sind die denn noch nicht unbedingt? Sind die noch fit oder haben die eine Erkrankung? Also mein Vater ist herzkrank, aber nicht in einem schlimmen Stadium oder so. Mhm. Er ist da auch, also und ich natürlich auch, sehr hinterher, das kontrollieren zu lassen. Mhm. Wie erklärst du jetzt im Einzelnen die Angst um deine Eltern? In welchem Bezug steht das zu deiner Arbeit? Ich sehe halt tagtäglich Menschen sterben, mhm. Sehe das Leid und sehe auch das Leid der Angehörigen. Mhm. Ich bin jetzt ein Mensch, über die Jahre... kommt ein dickes Fell an einen dran, ne? Aber ich sag mal, ich bin in Bezug dessen auch sehr sensibel. Ich weine auch schon mal mit den Angehörigen, mhm. wenn es nun mal zu Ende geht. Mhm. Ich weiß, dass das der Lauf des Lebens ist. Ich weiß auch, dass meine Eltern mir nicht immer erhalten bleiben. Mhm. Aber trotz alledem bestimmt das sehr mein Leben. Mhm. Also, wie lange bist du eigentlich schon im medizinischen Bereich als Krankenschwester tätig, generell? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Und warum hast du dich dann beworben auf eine Palliativstation? Mir gefällt die enge Zusammenarbeit sehr gut. Die enge Zusammenarbeit mit dem Patient und auch, mit den Angehörigen. Mhm. Das gefällt mir schon gut. Da gehe ich auch voll drin auf. Also ich finde es schön, ja. Ich wollte sagen, mit Sterben und mit Abschied hattest du es ja früher in den anderen Stationen auch schon zu tun. Natürlich nicht so geballt wie auf einer Palliativstation, aber so ganz fremd war es dir ja nicht. Richtig, genau. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, aus dem Grund, weil ich wusste, okay, die Patienten liegen länger dort und so schlimm es sich anhört, aber die sind dankbarer. Mhm. Die sind, also sterbende Menschen sind sehr, sehr dankbar und auch die Angehörigen, wenn man sich die Zeit nimmt, diese Menschen in der letzten Lebensphase zu begleiten. Mhm. Das gefällt mir halt gut. Mich wundert, Isabel, dass du diese Angst ausschließlich auf deine Eltern beziehst. Das könnte ja auch sein, dass diese Angst sich auch auf dich, auf deine Personen bezieht. Auch du wirst irgendwann sterben. Ja, da mache ich mir aber keine Gedanken drum. Gar nicht. So überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, eher Angst vor der Trauer. Genau. Ja. Vor der Trauer vor um meine Eltern. Vor dem Abschied und vor der Trauer. Genau, richtig. Eigentlich sollte man von außen betrachtet meinen, dass du an der richtigen Stelle bist, um dieses zu lernen und dich damit vertraut zu machen. Habe ich auch gedacht. Allerdings, also das beschäftigt mich schon tagtäglich. Ich nehme das auch mit in meine Beziehung. Ich habe auch in meiner Beziehung auch starke Verlustängste. Ich habe halt wirklich Angst, irgendwann alleine dazustehen. Mhm. Komplett alleine. Mhm. Wenn meine Eltern nicht mehr da sind, mich mein Mann verlassen sollte oder ähnliches, habe ich einfach Angst, wirklich alleine auf der Welt abzustehen. Das ist, beschäftigt mich schon sehr, muss ich sagen. Nur, wenn es gut läuft und alle Glück haben, kannst du deine Eltern noch 20, vielleicht sogar 30 Jahre noch an deiner Seite haben. Genau, ja. Und vielleicht, wenn das Schicksal es gut mit euch meint, vielleicht siehst du dann die Dinge in 20 Jahren auch vielleicht etwas anders. Vielleicht etwas anders, ja. Ich hoffe auch, dass ich da so ein bisschen reinwachse einfach. Ich denke, meine Arbeit wird mir da auch viel bei helfen. Mhm. Da gehe ich schon von aus. Aber aktuell fühle ich mich halt immer noch wie das kleine Mädchen, wohlbehütet bei seinen Eltern und möchte eigentlich so aus meinem kleinen Nest quasi gar nicht so richtig raus. Insofern finde ich eigentlich die Konfrontation gut, die du ja gerade durchmachst. Vielleicht musst du das durchmachen. Vielleicht ist das auch eine schwierige Zeit, eine leidvolle Zeit. Aber es ist eine Zeit hin zu einer Einsicht, dass das Leben wirklich so ist, wie es ist. Dass die Dinge so laufen und dass das Schicksal eben so alles bestimmt. Dass du eben rauskommst. Ändern können, genau. Genau. Und dass du eben rauskommst aus einer idyllischen Weltsicht, in der du vielleicht vorher noch gelebt hast. Ja, deine Eltern werden irgendwann sterben. Das ist halt so. Damit müssen wir alle leben. So ist der Lauf der Dinge natürlich. Weißt du, ich finde das Tröstliche an diesem Gedanke, oder was heißt tröstlich? Das Gute, die gute Seite an diesem Gedanken ist, dass man die Zeit, die man jetzt mit den Eltern noch hat, noch viel mehr wertschätzt, als man das vielleicht früher getan hat, wo das so eine Selbstverständlichkeit war. Nutze die Zeit mit deinen Eltern. Mache alles tolle Sachen mit denen, damit, wenn irgendwann die Zeit vorbei ist, dass du sagen kannst, ja, wir haben die Zeit genutzt und es war eine schöne Zeit. Richtig, ja. Also das mache ich auch. Also ich versuche auch wirklich, es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht zu denen hinfahre. Ich wohne Gott sei Dank nicht so weit entfernt. Mhm. Aber auch diesbezüglich setze ich mich auch schon mal sehr unter Druck. Also wenn ich jetzt einen Tag nicht da gewesen bin und weiß, okay, am nächsten Tag schaffe ich es zeitlich auch nicht, denke ich, um Gottes Willen, das hätte dann vorgestern das letzte Mal gewesen sein können, dass du die gesehen hast. Ja, da muss man auch ein bisschen gelassener angehen. Ja. Man muss nicht päpstlicher sein als der Papst. Es kommt ja darauf an, was du im Herzen fühlst. Und deine Absicht ist ja das Allerwichtigste. Wenn das dann mal irgendwie aus irgendwelchen Umständen auch nicht funktioniert, ist es auch nicht so schlimm. Und deine Eltern werden es dir nicht übel nehmen. Niemals. Nein, um Gottes Willen. Siehst du, ja. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrungen auch schon gemacht hast auf der Station. Ich glaube, das Allerschlimmste ist für sterbende Menschen, für Schwerstkranke, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in ihrem Leben viel falsch gemacht haben, wenn sie was versäumt haben oder wenn sie offene Rechnungen haben. Also was ich sehr, auf der einen Seite finde ich es unheimlich, auf der anderen Seite wieder schön, sind solche Momente, wo die Sterbenden wirklich also auf ihre Angehörigen warten. Beispielsweise auf den Sohn, der jetzt eine ganze Zeit lang in, weiß ich nicht, Australien gelebt hat. Der dann nach 3 Jahren nach Hause kommt, um sich quasi von seiner Mutter zu verabschieden. Die Leute warten da wirklich drauf. Und warten mit dem Sterben auch. Genau, richtig. Mhm. Die warten wirklich darauf. Mhm. Und dann ist derjenige da und dann hat man einen Tag zusammen verbracht und am nächsten Tag schlafen die ruhig ein. Mhm. Also wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Also bereitet mir auch jedes Mal Gänsehaut. Aber auf der anderen Seite sind das so Momente, wo ich denke, das ist auch wiederum schön, dass sie ihren Frieden mit sich gemacht haben und ihre Lieben noch einmal gesehen haben oder sich vertragen haben. Mensch, Isabel, und man sieht so viel. Du machst so tolle Erfahrungen da. Bei aller Härte dieser Arbeit machst du so großartige Erfahrungen. Ja. Das musst du wertschätzen, das ist schon was Tolles. Ja, das stimmt. Also es gibt mir auch viel. Genau. Ich gehe halt nie einen Tag von der Arbeit nach Hause und denke, du hast heute nichts bewirkt. Mhm. Und das finde ich, also das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, wenn du morgens nach Hause fährst, dass man halt irgendwo jemandem was Gutes getan hat. Und wenn es nur ein Dasein oder ein Zuhören ist. Das ist, ne? Ein sehr schönes Gefühl, ist das. Ja. Ja, wie planst du es? Wie lange möchtest du noch auf der Station arbeiten? Erstmal unbegrenzt, oder? Also ich habe jetzt mir keine Frist gesetzt. Mhm. Klar, in der heutigen Zeit wird es schwierig, in einem höheren Alter das noch so zu schaffen, mit 3 Schichten beispielsweise und mit der mittlerweile sehr spärlichen Besetzung. Aber solange wie es noch geht, möchte ich das schon gern weitermachen, ja. So, dann wünsche ich dir wirklich viel Kraft für die wichtige Arbeit. Dankeschön. Und danke. Ich wünsche dir auch mehr Gelassenheit. Ja, ne? Kann das, ich gut gebrauchen. Worüber wir gerade gesprochen haben. Und sieh das so, versuch es so zu sehen, dass du dankbar bist für die Zeit, die du mit deinen Eltern verbringen darfst. Mhm. Dankbar wem auch immer gegenüber. Ja, das werde ich sein, doch. Isabel, muss man sich vielleicht noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis. Ja, das muss man sich ja immer. Ja, genau, da muss man sich ja immer klar machen und sich vielleicht auch ein bisschen zurückpfeifen, wenn man dann zu hysterisch wird oder wenn man es zu sehr übertreibt mit den Ängsten. Ja, Isabel. Genau. Alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön, tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Vatikan 21, guten Morgen. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, da war gerade ein lauter Wusch. Vatikan, stimmt das? Ja. Ja, und Aussprache, so nennt man schon, auf jeden Fall. Ja, du bist 21 Jahre alt? Genau. Freue mich, dass du da bist. Ja, danke, ich freue mich auch. Um was geht's bei dir, Batika? Ich würde mich gern rückwirkend äußern. Nämlich, gestern hat ein Herr angerufen, der war aus Kiel, glaube ich, hieß Frank oder Franz. Und der hat halt dir, glaube ich, erzählt, dass er eigentlich bei den Linken war, ich glaube Parteimitglied sogar, aber jetzt AfD wählen. Genau, und dann gab es ein Streitgespräch mit einer Anruferin Emma. Genau, ich wollte eigentlich da in Echtzeit was zu sagen, so, aber jetzt vielleicht nochmal als Opposition vielleicht noch eine andere Meinung. Okay, dann leg los. Ja, also ich fand es erstmal ziemlich lächerlich, so dass er von den Linken zur AfD gewechselt ist. In seinem Glauben, das war irgendwie so ein bisschen Mitläufer. Aber ich will mal sagen, das hört man ja öfter zurzeit. Ja, ja, aber die Sache ist, ich finde links, wenn man das mal so auf das, was es ist, runterbricht, so ein bisschen auf die Leitlinien, ist halt für mich so ein Stück weit auch soziale Gerechtigkeit, so dafür setzen sich die Leute am meisten ein, so ein bisschen Gleichverteilung der Ressourcen und sowas. Mhm. Und die AfD ist halt so im Kern eigentlich rein kapitalistisch und also wirklich gegen das Interesse jedes Autonomalbürgers quasi, gegen die Interessen der Bourgeoisie so gesehen. Und du bist, wenn ich fragen darf, deine Familie, deine Wurzeln sind wahrscheinlich... Ich bin gebürtig Deutscher, aber ich bin türkisch, ja, also türkischer Herkunft. Okay, die Vorfahren kommen aus der Türkei. Und deine Eltern, wie lange waren die schon in Deutschland, als du geboren wurdest? Mein Vater, ich glaube knapp 5 Jahre, und meine Mutter um die 20, 25. Ah ja, also. Okay. Ja. Ja. Ja, wie kommen solche, ich weiß nicht, ob du gestern auch den heißen Stuhl gesehen hast, die Sendung bei RTL? Ich habe mir nach deiner Sendung nochmal angeschaut, ja, online auf YouTube. Wie empfindest du solche Standpunkte, die dann doch sehr moslemkritisch sind, Ausländer ausgrenzend sind? Ja, also ich fand das erstmal ziemlich schwach, dass der Herr sich da irgendwie, dass er befangen wurde danach quasi von den Aussagen, weil das, was der Sarah-Team da gesagt hat, allein was der Sarah-Team so verkörpert, der sagt da irgendwie, dass Leute aus dem Nahost schon rein genetisch irgendwie belastet sind mit Minderbemittelheit und sowas. Das sind echt seine Zitate quasi. Mhm. Finde ich irgendwie so in erster Linie ziemlich beschränkt, aber man braucht halt diesen Populismus, man muss Leute halt irgendwie polarisieren. Und das sind dann halt die meisten, die dann auf sowas auch irgendwie reinfallen. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, ja. Lass uns vielleicht dann doch mal nicht so über diese Sendung und über Herrn Sarrazin reden, sondern großes Thema ist ja im Moment wieder, weil sich das jährt, die Ereignisse in Köln, die Silvesterereignisse. Ja. Das weißt du ja auch. Ja. Wie beurteilst du das, was da vorgefallen ist? Ja, da wird ja viel gesagt, das waren alles Muslime, das waren alles Leute, die im Islam angehören und sonstiges und so. Ich finde, das ist aber irgendwie die falsche, der falsche quasi der Unterpunkt. So, das könnten auch irgendwie alles Leute mit großen Nasen sein oder alles mit Leuten, die aus irgendwelchen sozial schwachen Gegenden kommen. So, ich finde das immer ein bisschen. Ich glaube, das ist erwiesen, in was da passiert ist. Ja, das ist zwar so, aber dann müsste ja der nächste Folgeschluss sein. Wenn die Muslime sind und sie das tun, weil sie Muslimen sind, dann müsste das ja auch irgendwo im Koran stehen, Frauen an so. Das ist aber gar nicht der Fall. Ich bin ja selber kein Islamexperte, ich bin zwar Muslim, aber das steht natürlich nicht im Koran. So einfach ist es, glaube ich, noch auch nicht. Ich glaube, wenn die darauf reduziert werden, dass es Muslime sind und dass dann quasi die Tätergruppe ist, Muslime. Ich glaube, die Reduzierung bezog sich gar nicht mal so auf die Muslime, sondern auf die Kultur, wo sie herkommen. Okay. Und die wenige Achtung vor Frauen und so weiter. Ich glaube, darauf bezog sich das. Ja. Aber was siehst du denn, drehen wir das Blatt mal ein bisschen rum, was siehst du denn kritisch an vielleicht also Minderheiten der Flüchtlinge, Minderheiten bei den Muslimen, was siehst du kritisch? Ja, die kommen halt aus ganz anderen Infrastrukturen, so deren Städte, aus denen die kommen, so sind halt viele auch Kriegsflüchtlinge. Ich kann die verstehen, dass die hierher kommen. Die wollen natürlich genauso wie jeder von uns auch nichts mit Krieg zu tun haben oder daran sterben oder Familie verlieren. So. Ja. Natürlich ist dann halt dementsprechend auch so die Kluft zwischen den Kulturen ziemlich groß. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass man als so Deutscher, der ich ja irgendwo auch bin, so ein bisschen Angst hat, dass so im schleichenden Prozess vielleicht ein bisschen die Kultur unterwandert wird. Mhm. Aber ich denke, man kann das noch gar nicht bewerten. Das ist jetzt kein Jahr her oder keine zwei Jahre her, dass es jetzt gerade in großen Strömen kommt so zu uns. Und da kann man von Integrationserfolgen und so noch gar nichts sagen, finde ich. Da muss man erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Das, so. Deswegen. Und ich verurteile das auch, was da passiert ist. Aber wie gesagt, das waren dann halt, weiß nicht, 100 Leute sollen es von mir aus gewesen sein. So, wie viele Millionen nordafrikanische Bürger gibt es? So, das ist dann immer noch Bruchteil, nicht mal 0,01% so von den Menschen, die es gibt aus diesen Nationen, auch aus denen, die hier sind. So, deswegen. Du scheinst ja nun wirklich extrem gut integrierter Typ zu sein. Außerdem bist du Deutscher. Betrifft dich diese Frage jetzt nicht, aber ich frage dich, weil du wahrscheinlich auch viele Freunde hast. Siehst du denn auch Fehler in der türkisch-muslimischen Community, dass die sich zu wenig integriert haben oder viele von den Kollegen in den letzten Jahrzehnten? Siehst du das, was oft vorgeworfen wird? Ja klar, stellenweise auf jeden Fall gibt's das hier und da mal, aber so im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, also ich persönlich musste mich ja nicht wirklich integrieren. Ich bin ja hier geboren, hier im Kindergarten gegangen, katholische Grundschule und so weiter. Mhm. Ich habe halt beide Kulturen schon quasi von Geburt an in mir, so weil ich das mitbekommen habe einfach. So was hier und da mal irgendwie zu kurz kommt, ich weiß nicht. Das Problem ist halt, die Leute, die hingekommen sind, vor allem die älteren Generation, mein Vater und so auch, die kommen halt hier hin und finden nicht direkt Anschluss. Und dann kommt es halt dazu, dass man sich irgendwie gruppiert. Mhm. Und dann nur noch Türkisch sprichst du untereinander, wenn man seine türkischen Leute hat. Wir wohnen zum Beispiel auch auf einer Straße in Köln, das ist die Weidengasse, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja klar, sicher. Also nicht direkt auf der Weidengasse, aber nebenan am Ehrplatz halt. Mhm. Und da sind halt auch weitgehend nur Türken. Und dann schließt man halt da türkische Freundschaften und so. Und dann kommt es halt dazu. Aber ich finde jetzt die Generation, die jetzt gerade heranwachsen, meine, die jetzt danach und sowas. Die sind anders. Das ist zumindest die sprachliche Barriere ist da nicht mehr so vorhanden. Wie beurteilst du denn Herrn Erdogan? Also ich finde jetzt diese Böhmermann-Angelegenheit, die sich da ereignet hat zum Beispiel, was da passiert ist, fand ich nicht korrekt. Ich finde, der Böhmermann hat ihn halt von A bis Z einfach nur beleidigt und dass der Typ dann einfach Anzeige erstellt, das wird jeder von uns auch machen. So. Okay, das sind ja schon olle Kamellen mit dem Böhmermann. Danach sind ja viele. Jetzt so rein politisch? Ja, danach sind ja viele Dinge passiert in der Türkei bis heute. Wie siehst du das? Ja. Ich bin jetzt kein Türkei-Experte, aber rein wirtschaftlich hat der Mann einiges geleistet, muss man ihm lassen. Da gibt es natürlich auch andere Dinge, die er macht, die jetzt vielleicht nicht so in meinem Interesse liegen. Ich lebe da nicht so, ich möchte es auch nicht zu sehr bewerten, aber wenn der Mann jetzt dreimal hintereinander demokratisch gewählt wurde, dann muss da wohl irgendwas, das nicht allzu faul sein. So. Da gehst du aber jetzt sehr vorsichtig mit ihm um. Ich meine, was da gerade passiert, ist ja nun heftig. Da wird eine Diktatur eingeleitet mit all den Maßnahmen. Ja, also ist immer noch im Parlament vorhanden. So. Das ist, aber ein gleichgeschaltetes Parlament bald. Alle Oppositionellen. Das ist halt die Mehrheit der Sitze, so. Das ist wie in Amerika auch. Trump hat da auch überall seine Senatoren, so, die sind alle Republikaner. Nein. Weißt du, das wundert mich jetzt sehr, dass du das nicht kritischer siehst. Also ich meine, das müssen wir doch gar nicht mehr diskutieren, dass es ganz übel doch zugeht im Moment. Wie viele Menschen sitzen in den Gefängnissen unschuldig? Wie viele Richter, Journalisten, Oppositionelle werden verhaftet? Das musst du doch als engagierter junger Mann auch kritisieren. Okay, dazu muss ich sagen, der Typ ist halt auch irgendwo nur Privatmensch so. Da ist ein Putschversuch angegangen so und der ist halt nicht erfolgt. Wenn der Typ jetzt mal davon ausgeht, der Putschversuch klappt, dann ist er halt so der Erste, der auf der Todesliste steht. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt Präsident wäre und da sind ein paar Leute, die wollen mich töten, dann lasse ich die bestimmt nicht weiter in ihren Ämtern fungieren. Und darum geht es doch nicht. Der gesamte Rechtsstaat wird doch außer Kraft gesetzt. Es geht doch nicht nur darum, dass eventuelle Drahtzieher verhaftet werden. Es sind ja Tausende und Tausende von Richtern, von Hochschullehrern. Die Sache ist, dazu kann man sagen, also es gab, ich weiß, ob du das weißt, eine sogenannte Gülen-Bewegung. Ja, natürlich weiß ich das. Herr Gülen hat halt mit dem Erdogan zusammengearbeitet. Ja. Und es ist halt sehr gut festgehalten, wer wo in welchen Ämtern gesessen hat und wer halt über diesen Gülen quasi sein. Ja, aber du weißt genau, guck dir die Berichte von Amnesty International an. Ja. Von Ärzte ohne Grenzen, von Journalisten ohne Grenzen. Es gibt keine seriöse Organisation auf der Welt, die nicht Alarm schlägt im Moment, was da los ist. Das verstehe ich wirklich dann auch bei der jungen Generation, deren Familien aus der Türkei kommen, dass ihr dann doch immer noch irgendwie eine Sympathie für den habt. Wenn ich kurz ausführen darf, dann kann ich das vielleicht nochmal so hinkriegen, dass du das vielleicht verstehst. Also, wie gesagt, diese Leute haben über diesen Herrn Gülen ihre Position beziehen dürfen. Ich habe einen Verwandten in der Türkei, ich habe auch einen Cousin, der ist da Polizist geworden über den und sowas. So, und wenn da halt ein Putschversuch ausgeht, und die haben ja anscheinend recherchiert, ich kann das jetzt auch nicht wahrheitsgemäß aussagen, ich vermute das auch nur wie alle anderen so, und dann dabei der Recherche halt rausgekommen, dieser Gülen war das verantwortlich so, dann bin ich da als Präsident der Erste, der halt alle Leute, die mit Gülen was zu tun haben, über die irgendwas an Einfluss haben in meinem Staat. Bin ich deiner Meinung? Rausschmeißen. Bin ich deiner Meinung, das ist der Vorgang, der da passiert ist. Unabhängig davon, diese ganzen Demokratie-Dinge und sowas, dass irgendwelche Zeitungen dicht gemacht werden und dass Demonstranten verhauen werden und das passiert in Ungarn, in Frankreich auch, aber darüber reden halt viel weniger Leute so. Doch. Also, nee, da redet man auch drüber. In Ungarn redet man sehr darüber. Das wird nicht so krass gedacht. Doch, die Türkei. Doch, Ungarn also auch. Doch, Ungarn EU-Mitglied ist. Doch. Das eine wollen wir mit dem anderen nicht vergleichen. Ich wünsche mir einfach von den engagierten, auch jungen Generationen von türkischstämmigen Menschen, auch da mehr Positionierung. Wie gesagt, ich bin mich auch nicht so belesen und bewandert, was die türkische Innenpolitik angeht. So, ich weiß halt nur, der Typ ist halt Präsident. Da war ein Putschversuch und wenn jemand mir an den Kragen will, so, dann tue ich halt danach alles, um das zu verhindern. Das aber mit rechtsstaatlichen Mitteln und die hat er schon lange verlassen. Okay, kannst du da irgendwas Konkretes nennen, was er rechtsstaatliches gemacht hat? Na, du hast es ja auch gerade selbst erwähnt. Es gibt ja gar keine freie Presse mehr in der Türkei. Allein das ist ja schon. Das ist auch eine Falschaussage. Wir können gerne zusammen in die Türkei fliegen. Ich zeig dir den Laden, da sind 100 Satirezeitschriften über Erdogan so. Nein, das stimmt nicht. Dann haben alle internationalen Organisationen, die Türkei beobachten, Unrecht, wenn du Recht haben solltest. Alle Organisationen. Na, man muss aber auch sagen, alle Organisationen haben irgendwo einen wirtschaftlichen Nein, so kann man Interesse. Sich... Nee. Ja. Wenn du Amnesty International nimmst zum Beispiel, da ist kein wirtschaftliches und ideologisches Interesse. Nein, ja, das weiß aber, man aber weißt, nein, weißt du, wie du jetzt argumentierst? So argumentieren alle Befürworter von Autokratien. Alle Befürworter. Ich bin kein Befürworter. Also ich habe das jetzt nur ganz subjektiv aus meiner Stellung heraus, ohne jetzt irgendwie Details oder die Wahrheit zu wissen, habe ich einfach so für meine Augen jetzt irgendwie kommentiert. Okay, wir haben eine heftige Diskussion, mein Lieber. Aber so ist es, muss es ja auch sein. Ich freue mich total, dass du angerufen hast. Danke, ich freue mich, da sein zu dürfen. Ja, ne, wirklich. Ich freue mich immer, wenn junge Menschen mit aus zwei Kulturen kommen, hier anrufen und sich auch äußern. So muss es sein. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Und danke für deine Meinung. Alles klar, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Ciao, ciao. 1:35 Uhr haben wir, ihr Lieben. Jetzt gibt's den Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Zwänge und Rituale. Und ich möchte gerne mit euch morgen ja über genau das reden. Ich möchte reden mit Leuten, die ungewöhnliche Angewohnheiten haben, die lustige Zwänge haben, wo man vielleicht ein bisschen schmunzeln kann drüber, oder auch mit Leuten, die ernstzunehmende Zwänge haben, die sehr belastend sind. Und gerne mit Menschen, die schräge Rituale für bestimmte Lebenssituationen pflegen. Also, was sind eure Zwänge, was sind eure Lebensrituale? Wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Oder dann natürlich auch gerne während der Sendung. Zwänge und Rituale, unser letztes Thema bei Domian, unser letztes Wochenthema. Morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Zwänge und Rituale. Und nochmal der Hinweis zu der Versteigerung des Hirschs, die läuft noch bis morgen, ja jetzt ungefähr um diese Zeit, bis 1.30 Uhr. Und dann wird zugemacht und ich würde gerne mit dem Menschen, der dann das letzte Gebot gegeben hat, am Donnerstag hier in der Sendung live reden, wenn die Person das möchte. Und wenn die Person das möchte, würde ich auch gerne ein persönliches Treffen arrangieren und den Weißen Hirsch persönlich überreichen. Als großes Dankeschön und damit der bloß nicht kaputt geht, wenn man ihn versendet. Wir trauen uns ja schon gar nicht mehr, ihn anzufassen jetzt, wo er so wertvoll ist. So, weiter geht's mit Oliver. Und Oliver ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Oliver. Ja. Weswegen rufst du an? Ja, ich bin gegen meine Ex handgreiflich geworden. Mhm. Ganz extrem ist das jetzt nach dem Tod von meiner Mutter in August geworden. Und war ich habe das letzte nicht verstanden, den letzten Satz nicht verstanden. In August ist meine Mutter verstorben, ja. Plötzlich. Mhm. Und ich pflege meinen Vater hier auch noch zu Hause. Und ich war auch 2006 nach Duisburg, also nach der Love Parade selber, in psychische Behandlung. Mhm. Und habe da durch eine posttraumatische Belastungsstörung gekriegt. Mhm. Und ich bin meiner Ex so weit aggressiv geworden, dass sie auch Hämatome und so davon getragen hat im Körper. Wann genau war das? Das war jetzt so quasi nach dem Tod meiner Mutter, mhm. wo ist das so ganz eskaliert ist. Ist das einmalig passiert? Nein, mehrfach. Vorher, vor dem Tod der Mutter nicht? Nicht so extrem. Hatte ich jetzt nicht. Ich hatte vorher immer schon mal diese Aussetzer, dass ich dann rot sehe und dann einfach nach draußen gehe und einfach irgendwie am See oder so, mhm. um wieder runterzufahren. Aber nach dem Tod meiner Mutter kann ich das irgendwie alles nicht mehr. Dass ich dann so diesen Punkt finde, wo ich dann runterfahren kann. Mhm. Wie lange bist du mit deiner Partnerin zusammen schon? Also wir waren 3 Jahre zusammen und da ist ein Sohn noch raus entstanden, den ich jetzt dadurch auch nicht mehr sehen darf, oder weil sie es nicht möchte. Du sagst, wir waren zusammen, das heißt, ihr seid jetzt getrennt? Wir sind jetzt getrennt, aufgrund der körperlichen Übergriffe? Aufgrund der körperlichen Übergriffe. Was waren das denn für Anlässe, weswegen du deine Freundin geschlagen hast? Ja, sie hat mich hier bei mir zu Hause gereizt, mich immer runtergemacht. Was heißt gereizt? Und, ja, so dich halt tauge nix, du kannst nix und ja, ich sollte nicht in meinem Beruf arbeiten und immer weiter denn so darauf hingepocht, hat es in meinem Leben immer nicht einfach. Dadurch, dass ich auch Förderschüler bin und auch eine Leserechtschreibschwäche hat, wurde ich immer gehandelt, sage ich mal. Mhm. Und hatte dann jetzt 2014 meinen Rettungssanitäter auch geschafft, mhm. nach Duisburg. Und dadurch habe ich... Das war schon mal eine tolle Leistung. Bin ich also komplett dadurch auch wieder ins Berufsleben reingekommen. Ja. So, wenn sie dich da so gereizt hat, was genau hast du dann mit ihr gemacht? Was ich denn mit ihr gemacht habe, ja, Polizeigriff, zu Boden gedrückt. Polizeigriff? Polizeigriff heißt? Ja, richtig. Arm auf dem Rücken gedreht. Mhm. Ich habe vorher im Sicherheitsdienst gearbeitet. Mhm. Und ja, und so richtig mit Hand verdrehen, dass man, wenn Leute revident sind, dass man dann auch wirklich das Handgelenk und so verdreht. Mhm. Hast du sie auch hast du auch auf sie eingeschlagen? Ja. Ja. Habe ich auch definitiv. Mit der Hand? Mit der Hand und mit der Faust. Einmal so weit, dass ich mir selber sogar mein Handgelenk gebrochen hatte. Boah. Wohin hast du sie geschlagen? Am Körper, Brustkorb, also im Bauchraum, Brustkorb und so, in dem Bereich. Du hast sie so geschlagen, dass dein Handgelenk gebrochen war? Ja. Da musst du ja ungeheuer auf die Frau eingedroschen haben. Ich habe es aber selber erstmal gar nicht mitgekriegt, weil ich rot gesehen hatte, wirklich so ein Blackout hinterher hatte. Habt ihr zu diesem Zeitpunkt noch zusammengelebt? Nee, wir haben gar nicht zusammengelebt. Ach so. Aber war das Kind dabei, als das passiert ist? Nein, das Kind war nicht dabei. Gott sei Dank. Wie endete denn dann so eine Gewaltaktion? Ja, wie endet das? Dass ich hinterher irgendwie komplett raus muss aus dem Gebäude und einfach weg. Also du lässt dann irgendwann von dir ab oder hast von dir abgelassen und bist rausgerannt? Genau. Hab einen Schlüssel genommen und bin einfach raus. Mhm. Dass meine Hand halt nicht besser wurde. Und ihr habt nie zusammen gewohnt? Nein. Und seit Beginn der Beziehung wohnt auch noch ihr Ex bei ihr in der Wohnung. Ach du je, was ist denn das für ein Zustand? Der Ex, sie wohnt mit ihrem Ex zusammen quasi? Ja. Und mit eurem Kind? Mit unserem Kind, ja. Das hast du mitgemacht? Ja, aber es fiel irgendwann immer schwerer und ich, ja. Was für eine absurde Situation, wenn du sie besucht hast, dann schläfst du mit ihr im Schlafzimmer und der Ex wohnt quasi im Wohnzimmer, ja. Und der Ex wohnt schläft wo? Unten im Schlafzimmer. Und wer schläft sonst noch im Schlafzimmer? Keiner. Achso, also deine Freundin hat aber nicht dann noch mit dem im Bett geschlafen? Unten steht ein Ehebett, ich bin ja nicht da immer da gewesen. Also ich weiß nicht, ob sie auch da unten mitgeschlafen hat oder wie auch immer. Also das finde ich jetzt sehr, sehr schief, die Situation. Die hätte ich nicht mitgemacht. Aber okay, das ist jetzt Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Wie oft hast du solche schlimmen Sachen gemacht jetzt in der letzten Zeit? Also mein Vater hat auch eine gesetzliche Betreuerin und ich bin da auch schon verbal aggressiv geworden. Okay, das war nicht die Antwort auf meine Frage. Wie oft hast du sie so angegangen? Ja, bestimmt 5-6 Mal. Und aufgrund dessen hat sie sich jetzt dann von dir getrennt und entzieht dir auch das Kind? Ja. Wie alt ist das Kind? Ist jetzt 2. Ist das eine Verfügung des Jugendamtes schon? Nein, das ist von ihr aus. Weil ich halt so aggressiv geworden bin. Ich meine, Oliver, das ist ja, das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, dass das extrem schlimm ist, was du da gemacht hast. Das ist, tut mir auch im Endeffekt leid, was ich jetzt überhaupt getan habe. Weil ich kannte sowas vorher auch gar nicht von mir, dass ich eine Frau gegenüber überhaupt so aggressiv werde. Na gut, aber es ist ja nicht nur einmal passiert. Du sagst ja, das war ja so schleichend, dass es immer wieder mal passiert ist. Es ist immer so ein schleichendes Prozess. Sie hat dich dann immer wieder so weit gereizt, dass ich quasi diesen Punkt, dass sie diesen Punkt überschritten hat. Sie hat dich aber nicht angezeigt? Sie hat mich nicht angezeigt. Das könnte sie locker machen. Ja, leider. Mhm. Und dann bin ich meinen Job los. Mhm. So, welche Konsequenzen ziehst du jetzt aus dem, was da passiert ist? Ja, ich hatte mal jetzt überlegt, so ein Anti-Aggressionstraining zu machen. Hatte auch einen Termin und bin nicht hingegangen. Warum nicht? Ja, ich hatte halt Angst, dass das dann wieder so endet wie mit der posttraumatischen Belastungsstörung, dass ich dann auch so wieder Medikamente und so nehmen muss. Und ich war eigentlich froh, dass ich von den Medikamenten weg bin. Ja, aber manchmal sind Medikamente ja gar nicht so schlecht, um über eine gewisse Zeit hinwegzukommen. Wobei ich gar nicht weiß, ob man das bei diesem Training machen muss. Ich tendiere eher dazu, nein, aber das weiß ich nicht. Ich halt auch nicht. So, dann geht man doch erstmal hin und informiert sich und zieht nicht gleich den Schwanz vorher ein. Ja, ich hatte halt den Schwanz jetzt eingezogen. Ja, Oliver, so geht das nicht weiter. Nee, so geht's auch nicht weiter. Ich glaube, dass du ich weiß ja nicht, was damit, was hat denn deine Ex zu dir gesagt? Ist endgültig und für immer Schluss, oder was? Ja, es ist definitiv Schluss. Sie wohnt ja auch noch mit den Christian da zusammen. Und ich mache das auf jeden Fall nicht mehr mit, wenn sie mit einem anderen Mann zusammen wohnt. Okay, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Da gebe ich dir ja wiederum recht, dass das nicht geht. Aber sie hat gesagt, definitiv ist es vorbei. Ja. Und es hängt alles in der Luft, wie der Kontakt aussehen soll zwischen dir und deinem Kind. Da hat sie nichts gesagt? Hat sie sich gar nicht zu geäußert. Und das vermehrt mich so ein bisschen. Ich glaube, ja. Oliver, dass du nur auch nur einen Hauch von Chance hast, ein vernünftiges Verhältnis zu deinem Kind aufzubauen, überhaupt das Kind wieder zu sehen, wenn du Beweise vorlegen kannst, dass du an dir arbeitest und mit dir arbeitest. Und ein Beweis wäre dieses Anti-Aggressionstraining. Du musst etwas unternehmen. Wenn es irgendwann zu Gesprächen mit dem Jugendamt kommt oder mit deiner Ex, mit wem auch immer, dass du sagen kannst, ja, ich bereue das sehr und ihr seht, ich arbeite an mir, ich mache das und das und das. Ich weiß, was du meinst. Dass sie auch sehen, dass ich an mir arbeite. Ja, genau. Dass die dich ernst nehmen, dass du glaubhaft wirst. So würde ich dir nicht über den Weg trauen im Moment. So wie du dich schilderst, wäre ich nicht sicher, ob du bei der nächsten Gelegenheit nicht schon wieder sowas Komisches machst. Ich weiß, was du meinst. Wenn du das gemacht hast, hast du aber keinen Alkohol getrunken. Nee, ich war nüchtern. Ja. Oliver, ich möchte gerne... Ich nehme auch keine Drogen oder so. Okay. Damit habe ich Gott sei Dank nichts zu tun. Ich möchte gerne, dass mein Psychologe dich jetzt noch ein bisschen detaillierter berät. Was zum Beispiel bei so einem Anti-Aggressionstraining passiert und ob man da Medikamente einsetzt oder nicht, das weiß der alles natürlich viel besser als ich. Und dann rate ich dir dringend, das zu machen. Dringend, dringend, dringend. Vielleicht sogar in Kombination noch mit einer Psychotherapie. Denn das muss ja von irgendwo herkommen, dass du so bist, wie du bist. Du hast gerade schon ein paar Gründe genannt, aber vielleicht ist es noch komplexer. Ja? Gut, ja, Oliver, dann bitte ich dich aufzulegen und mein Psychologe heute Nacht, der Frank, ruft dich gleich zurück. Okay, und dir alles Gute, ne? Danke, sehr nett von dir, Oliver. Schade, dass du aufhörst. Vielen Dank. Alles Gute, Oliver. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, auch nochmal ein Hinweis zu Freitag, zu unserer letzten Sendung. Ich würde am Freitag während der letzten Sendung gerne mit einigen von euch sprechen, mit denen ich vielleicht vor einiger oder vor sehr langer Zeit schon einmal gesprochen habe. Hattet ihr eine besondere Geschichte, einen besonderen Beweggrund, warum ihr angerufen habt? Und hat sich die Geschichte weiterentwickelt? Wenn sich die Geschichte weiterentwickelt hat und ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann meldet euch doch bitte unter domian@wdr.de, Stichwort Rückruf. Und dann werden wir vielleicht am Freitag miteinander sprechen können. Hier ist Angela. Angela ist 62. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Angela. Ja, es freut mich, dass ich jetzt auch nur kurz zu Wort kommen darf. Ja, legen wir los. Erstmal ganz tolle Idee mit der Versteigerung, kann ich leider nicht mitbieten. Ja, es ist ein bisschen viel, ne, für Otto Normalverbraucher. Der Schneemann ist ja ganz süß und jetzt ist er wenigstens auch da, vorhin war er noch nicht da. Und ich wünsche dir dann erstmal auch alles Gute und werde dich dann auch demnächst vermissen, aber alles Gute für deinen weiteren Weg. Das ist schon mal sehr nett, vielen Dank. So, jetzt kommt das Unnettere, ich habe keinen Lebensmut mehr. Ach. Ja, schon auch eine ganze Weile und ich sacke immer tiefer, leide schon seit Jahren auch an Depressionen und habe dann gesagt, immer mal so, das versteckt nie so und bin mal abgestürzt und so weiter, aber jetzt ist es so ernst, dass ich gar nicht weiß, wie ich aus dem Loch wieder rauskommen soll. Angela, wie lebst du denn? Bist du alleine oder in einer Beziehung? Also nein, ich lebe alleine. Mhm. Ich habe drei erwachsene Kinder ohne ihren Vater großgezogen, weil die Beziehung war total in Ofen. Mhm. Mein Sohn ist 40 und die Zwillingstöchter sind 32. Wohnen die in deiner Nähe? Ja, eine im Ort, eine in Köpenick in Berlin und der Sohn in Potsdam. Und mit 56 Jahren, also knapp vor 7 Jahren, hat es mich aus dem normalen Leben gerissen, was ich mir nicht aussuchen konnte. Man hat bei mir einen faustgroßen Tumor in der Stirnhöhle entdeckt. Oh. Also meine Schwester ist aufmerksam darauf geworden, dass mein Verhalten immer aggressiver wurde und. Mhm. Und ist mit mir zu einer Psychologin und Psychiaterin und die hat MRT veranlasst und wurde festgestellt. Und da bin ich dann sofort nach Buch und operiert worden. Das heißt, Jahre vorher konnte ich schon nichts mehr riechen und schmecken. Ja. Und die HNO-Ärztin hat aber durch CT nichts feststellen können. Und hat gesagt, gehen Sie mal zum Neurologen, lassen Sie abklären. Und hat gedacht, Neurologen, was macht der denn? Ach Quatsch, bin ich arbeiten gegangen. Ah. Ja. War das, ein gutartiger Tumor? War ein gutartiger, er konnte... Komplett entfernt werden? 14 Stunden der OP entfernt werden. 14 Stunden? Dann bin ich zur Reha gekommen und zwei Monate später von der Reha zurück auf den OP-Tisch. War ein Vorfall, es war eine undichte Stelle, musste nochmal der Kopf neu aufgemacht werden. Zweite OP war dann zwei Monate später, die war aber nur 5 Stunden lang. Bin dann wieder zur Reha gekommen und dann saß ich vor 6,5 Jahren mit meinem Talent dann zu Hause und habe geheult erstmal, als ich aus der Reha kam. Was machst du denn? Noch eine Frage zu der Erkrankung. Ist diese Erkrankung heute komplett vergessen? Ich muss jährlich zur Kontrolluntersuchung MRT im Klinikum Buch und Chefarzt und so weiter. Aber ist nichts wieder neu gewachsen? Nein, ich muss aber unter ständiger Kontrolle bleiben. Kann es denn sein, dass diese Depressionen, an denen du leidest, dass das schon damit mit diesem Tumor zusammenhängt, dass das eine Nachwirkung ist? Naja, nicht unbedingt. Nee, da muss ich jetzt nur mal ganz kurz einwenden. Meine Schwester, die ein Jahr älter ist als ich und ich, wir sind von meinem Vater missbraucht worden im Kindesalter, also zwischen 9 und 12 Jahren. Mhm. Und ich denke mal, dass es daher rührt. Und dann mit meinem Partner, der Vater meiner 3 Kinder ist, ist auch alle ziemlich schief gelaufen. Und da muss ich sagen, Heike, auch Verlustängste, viele, viele Ängste. Ah, ja. Und ja. Du bist dann nach dieser Operation, nach der schweren Operation, bist du Rentenantrag berentet, gekriegt. Ja. Mhm. Da habe ich nochmal geheult. Das war so. Aber ich bin in Rente gekommen und bin für jetzt in Erwerbsminderungsrente. Für immer. Bis zum Rest des Lebens. Und wahrscheinlich auch mit wenig Geld, könnte ich mir vorstellen. Nein, kann ich nicht meckern. Also für Neubundesländler kriege ich nicht schlecht. Ich war auch im öffentlichen Dienst beim Rentenversicherungsträger. Okay. Wir sind nicht extra behandelt worden, aber dadurch habe ich auch eine kleine VBL-Rente. Also Gott sei Dank ist das kein Problem. Nein, eigentlich nicht. Problem ist Abzahlung meiner Eigentumswohnung, die ich für meine Kinder gekauft habe, dass ich da noch Darlehen drauf habe, aber es wäre zu stemmen. Wie übrigens die Kinder, hast du einen guten, engen Draht zu den Kindern? Darum geht's jetzt. Meine Kinder haben eigentlich immer toll zu mir gehalten, alle drumherum. Und ich hatte noch keine Enkel mit 56 Jahren, aber vor 2,5 Jahren habe ich 3 Enkel auf einmal gekriegt. Jedes Kind hat einen Enkel mir geschenkt, außer bei meinem Sohn hat es die Freundin gemacht. Sind alles Jungs, meine 3 kleinen Musketiere. Mhm. Meine kleinen Musketiere sind alle zuckersüß. Oma springt laufend ständig ein. Mhm. Aber mir fehlt die Achtung, die Wertschätzung. Die Kinder interessieren sich nicht für mein Leben. Die nehmen das so ganz normal hin, dass du dich um die kümmerst? Ja, sag mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast für die Kinder Eigentumswohnungen gekauft? Ja, nein, eine, da wohne ich selber drin und zahle ab. Und das ist ein bisschen Kriselpunkt wegen der finanziellen Sache. Aber wieso für die Kinder? Du hast es dann für dich gekauft. Ja, später denn mal, wenn ich nicht mehr bin. Okay, gut, dann erben die das. Als Erbe, sozusagen. Ah, ja. Genau. Mhm. Okay, also eigentlich sind ja Kinder und Enkel, es könnte alles sehr schön sein, aber es gibt keine Wertschätzung. Aber genau, und mein soziales Umfeld ist ja zusammengebrochen, als mein Leben zu Ende war. Dann habe ich mir musste ich mir was Neues aufbauen, ehrenamtliche Tätigkeit gesucht. Aber dann bist du ja auch eine aktive Frauenmensch. Ja, aber ich habe 2,5 Jahre demenzerkrankte Menschen im Anfangsstadion zu Hause ein bisschen betreut, aber nicht vom Pflegedienst her, sondern praktisch begleitet, die noch zu Hause alleine wohnen können. Aber das tat meiner Seele eigentlich nicht gut. Das ist ja nun auch eine sehr belastende Arbeit. War es denn auch, weil ich das dann auch mitgenommen habe. Aber du hättest dir doch dann eine andere Tätigkeit suchen können. Ja, dann hatte ich einen Minijob ein Dreivierteljahr und seit 1,5 Jahren bin ich im Kindergarten und gehe einmal die Woche, das heißt morgen früh geht's wieder los. Angela, du machst ja alles richtig. Ja, Aber ja, aber... So, aber eine wichtige Frage. Du bist eine ganz aktive Frau, merke ich. Ja. Du bist ein Stehaufmännchen, das merke ich auch. Naja, aber ich kann nicht mehr, weil mir fehlt Wertschätzung und Selbstwertgefühl und Anerkennung. Und das krieg ich von meinen Kindern nicht. Okay, die Kinder. Aber du kriegst doch Wertschätzung zum Beispiel, wo du dich ehrenamtlich engagierst. Ja. So. Jetzt von der Kita, ganz toll. So. Ganz toll. Also es geht hauptsächlich um die Kinder, ne? Das ist der Punkt. Ja, es gibt keine Geburtstage mehr richtig, keinen Zusammenhang. Und Adventssonntag, gut, wir sehen uns jetzt bei der einen Tochter nur noch mal, aber die anderen Schwiegerkinder, die gehen dann, ich weiß nicht, wo ich Weihnachten bin und traue mich nicht zu fragen, so wie ich einen Vorschlag habe, ist jetzt, muss ich mal nach deinem Willen gehen. Mhm. Also ich glaube, das Hauptproblem sind die Kinder. Ja, und so, aber dann noch eine wichtige Frage, damit ich das verstehe. Du sagst, du da ist eine Depressionserkrankung. Ja. Bist du in Behandlung? Nimmst du Medikamente? Bekomme ich von meiner Neurologin, Psychiaterin, die durch MRT entdeckt hatte, den Tumor. Muss ich vierteljährlich hin. Also auch gut versorgt? Ja, aber psychologisch nicht, weil ich habe vor einem Jahr, man kommt ja sehr schwer an, da habe ich nochmal einen Angriff genommen, und wollte, dass die Kinder mit einbezogen werden, und das wollte aber die Dame nicht, und da habe ich von abgelassen, diese Gespräche. Vielleicht musst du ganz einfach, so traurig das ist, ich kann die Details natürlich jetzt noch gar nicht beurteilen nach den wenigen Minuten, aber vielleicht musst du mehr Abstand zu den Kindern kriegen. Ja, weil du beißt dich da fest und wirst immer wieder enttäuscht Ja, so ist es. Ich habe ja auch Verlustängste durch meinen Partner, der ja auch sein Leben so gestaltet, wie er das gerne wollte und möchte. Denn grundsätzlich glaube ich nicht, dass du eine Frau bist, so wie du redest und wie du so erzählst, die keinen Spaß mehr im Leben hat. Das glaube ich nicht. Naja, ich habe keine Träume, keine Ziele und habe ewig Schuldgefühle. Und ich denke mal, der Dreh- und Angelpunkt ist, die Kinder wissen nichts mit Depressionen anzufangen, gar nicht drüber. Über meine Krankheit haben sie sich Internet und alles schlau gemacht. Ich, Gott sei Dank nicht, ich wollte darüber gar nichts wissen. Mhm. Aber mit den Depressionen, da kommen die nicht klar. Und so verbarrikadiere ich mich zum Wochenende oder will auch nicht an anderen Freundschaften hängen, wo eben Familien dran sind. Mhm. Und grüble denn nach und so jetzt hier Geburtstage sind auseinander leider. Wie lange ist es her, dass du einen Partner hattest? Na, der Kindesvater von meinen Kindern. Ich habe dann nach den Zwillingen nicht mehr Kontakt haben wollen. Also seit dem Vater der Kinder gab es gar nichts mehr? Naja, ganz verunglückte, jahrelange Beziehung, aber nichts, was hätte jetzt... Wäre das eine Option, in die Richtung nochmal aktiv zu werden? Ich habe eigentlich... Ich habe den Grundsatz, vertrau keiner Sau, weil ich so viel Enttäuschung schon nicht Richtung Männer, aber hingenommen habe. Ich habe Angst, wieder verletzt zu werden und habe auch Verlustängste. Wahrscheinlich meine Mutti ihren Tod vor 19 Jahren noch nicht mal richtig überwunden, weil sie hat immer alle zusammengehalten. Mhm. So habe ich es mir auch vorgestellt, aber geht nicht, funktioniert. Nee, und das musst du, glaube ich, die Kinder nicht. Ich glaube, das musst du akzeptieren, dass das nicht so geht. Schwer, ja, schwer. Und wenn du bist in psychiatrisch-neurologischer Behandlung, vielleicht wäre eine Psychotherapie auch gut, wenn du das noch machen würdest. Ja, würde ich ja gerne wollen, aber die Kinder mit einbeziehen. Nein, lass die Kinder raus. Wenn die das nicht wollen, du kannst sie nicht zwingen. Ja. Ziel der Therapie soll eigentlich sein, dass du die Dinge so siehst, wie die Dinge sind und dass du keine Illusionen nachhängst. Ich glaube, du klammerst an die Kinder und hast immer so eine Vorstellung, wie es schön sein sollte, aber so wird es nicht, weil die nicht so sind. Ja. Das glaube ich. So. Ich bin wie Mutter Teresa, ich will allen helfen, allen was Gute tun und merke nicht, wie ich selber immer weiter absacke. So, Angela, jetzt bitte ich dich aufzulegen und mein Psychologe, der Frank, ruft dich nochmal an und berät dich da eingehend. Das wäre toll. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke. In der Technik heute nach Tim Dohnke. Morgen heißt unser Thema Zwänge und Rituale. Ja, welche ungewöhnlichen Angewohnheiten, Zwänge und Rituale habt ihr? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 Uhr sind wir da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.